Einige weitere Mitteilungen sollen dies erhärten. Der englische General Townshend plauderte in einer schwachen Stunde aus, dass in seinem Beisein geheime Kriegsberatungen zwischen englischen, französischen, belgischen und russischen Militärbevollmächtigten stattfanden, welche die Zertrümmerung des Deutschen Reiches zum Gegenstand hatten. England habe sich verpflichtet, innerhalb der ersten Kriegswoche 150.000 Mann in Belgien zu landen, um zugleich mit den belgischen Truppen in die Rheinprovinz einzumarschieren. Gleichzeitig sollten die Franzosen durch die Vogesen und die Russen durch Ostpreußen einbrechen. Schon damals wurde auch den Buren für ihre Hilfeleistung Deutsch-Südafrika zugesprochen. Ein anderes Zeugnis: Der ehemalige englische Kriegsminister Bruder Lord Haldane hielt am 15. Juli 1915 in London eine Rede, in der er es als sein Verdienst hinstellte, England für den Krieg mit Deutschland unauffällig vorbereitet zu haben. Konnte er sich doch unter ausdrücklicher Erlaubnis des deutschen Kaisers im deutschen Generalstab alle Unterstützung und Belehrung verschaffen, die er brauchte? Wer auch dies nicht gelten lassen will, dem sei rasch ein anderes vorgesetzt. Der englische Arbeiterführer MacDonald warf bald nach Kriegsausbruch dem englischen Minister des Äußeren, Sir Edward Grey, vor, dieser habe schon seit dem Jahre 1906 auf einen Krieg mit Deutschland hingearbeitet und dabei als selbstverständlich angenommen, dass sich die Entente um die Neutralität Belgiens keinen Pfifferling kümmern werde. Und dass bereits im Jahre 1913 die Grenzfestung Maubeuge mit englischer und französischer Munition reichlich ausgerüstet war, ist wohl auch des Nachdenkens wert. Offenbar handelt es sich, wie Heise meint, der diese Tatsache dem französischen Gil Blas vom 25. Februar 1913 entnimmt, darum, Maubeuge zum Zusammenziehungsplatz der Ententetruppen zu machen. Genug an dem. Fragen wir uns nun, wie hat sich die englische Freimaurerei als Ganzes genommen, zu dem Weltkrieg gestellt? Hat sie ihn verurteilt? Hat sie sich abseits und unparteiisch verhalten wie die deutsche Freimaurerei? Hat sie vielleicht gegen den Willen und hinter dem Rücken der eigenen Regierung Fühlung gesucht mit den deutschen Freimaurern, um der Menschenschlechterei Einhalt zu tun und einen Verständigungsfrieden zu erzielen? Nichts von alledem. Gleich nach Kriegsausbruch warf die Großloge von England alle Brüder deutscher Abkunft aus den Logen hinaus, weil Deutschlands Stirne mit dem Kainszeichen gezeichnet sei. Einen deutschen Freimaurer, den Konsul von Sandringham, verurteilte ein englisches Gericht zum Tode, angeblich wegen Verrates, wahrscheinlich aber widerrechtlich. Zu allen Freimaurerkongressen der romanischen Maurer hat die englische Großloge ihre bevollmächtigten Vertreter entsendet. Die Friedensvorschläge Deutschlands wurden mit Hohn und Spott zurückgewiesen. Dafür arbeitete die englische Freimaurerei mit allen Kräften darauf hin, einen Staat nach dem anderen in den Krieg hineinzuzerren, insbesondere die Vereinigten Staaten. Weiters ging ihr Streben darauf aus, ihre eigenen Reihen möglichst zu stärken. Alle diese Bestrebungen gelangen in überraschender Weise. Von dem Drucke, den England auf die neutralen Staaten ausgeübt hat, war bereits einige Male die Rede. Es wird noch darauf zurückzukommen sein. Was aber die Stärkung der eigenen Reihen anbelangt, so wird sie durch folgende Gegenüberstellung veranschaulicht. Vor dem Kriege gab es im britischen Weltreich insgesamt etwa 250.000 bis 300.000 Freimaurer. Im Laufe des Weltkrieges stieg ihre Zahl auf ungefähr 450.000 tätige, also aktive Brüder. Diese Steigerung um mehr als 50% wird uns verständlich, wenn wir uns vor Augen halten, dass nach den eigenen Aussprüchen der englischen und amerikanischen Logenblätter der Weltkrieg ihr Krieg, das heißt ein ausgesprochener freimaurerischer Krieg ist, der größte aller freimaurerischen Kriege überhaupt. Ein anderer Freimaurerkrieg war der Burenkrieg. Auch dieser war ein Krieg des englischen Großkapitals, um sich in den Besitz der südafrikanischen Gold- und Diamantenfelder zu setzen. Im Einklang damit steht auch die großartige Friedensfeier der englischen Freimaurerei, die in Wirklichkeit eine mächtige Siegesfeier war. Der Tag hierfür war schon Monate vorher festgelegt, und zwar derart, dass damit ein Zeitraum von vollen 5 Jahren endgültig abgeschlossen erschien. 28. Juni 1914, 27. Juni 1919. Es ist kein bloßer Zufall, sagte der Progroßmeister Lord Amfthill in seiner Festrede, sondern überaus bezeichnend, dass gerade der heutige Tag schon lange im Voraus für unsere Versammlung festgesetzt wurde. Diese Anspielung auf den freimaurerischen Thronfolgermord ist ja mit Händen zu greifen. Und mit der den Engländern eigenen Scheinheiligkeit fügt er hinzu: Wir fangen an, bei unserem Forschen nach dem, was wir Wahrheit nennen, Gottes Gesetz zu erkennen, gemäß unserem Weltbaumeisterglauben. Das klingt, wenn wir an den Ausgangspunkt des Krieges denken, ganz merkwürdig und deckt die tiefgehenden Unterschiede zwischen englischer Freimaurermoral und Laienmoral auf. Die Siegesfeier fand im größten Versammlungssaal Londons, der Royal Albert Hall, statt. 8.500 Brüder füllten den Saal bis auf den letzten Platz, darunter zahlreiche Vertreter der Großlogen von Kanada, Neuseeland, Australien, Südchina, Ceylon, Britisch-Guyana und so weiter. Von den Vereinigten Staaten waren 16 Großlogen durch ihre Großwürdenträger vertreten. Kurz, eine Heerschau der englisch-amerikanischen Freimaurerei, wie sie glänzender und großartiger nie zuvor stattgefunden hat. Und nun, wo der Plan der Weltloge, die Mittelmächte zu vernichten, gelungen ist, sehen wir auch bereits, was kommen wird: die Weltherrschaft der Freimaurerei unter englisch-jüdisch-amerikanischer Führung. Hat man einmal einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge der Weltfreimaurerei gewonnen und sie als eigentlich treibende Kraft klar erkannt, welche die Weltrevolution, das heißt den Weltkrieg, anstrebte, um die Weltrepublik auf den Trümmern der alten zerfallenen Reiche aufzubauen, so kann man sich der deutschen Freimaurerei nicht mehr ohne Bitterkeit zuwenden.